Hi people. Hallo Leute. I decided to do this little video for our feed for a very important reason. Ich beschloss, dieses kleine Video zu machen für unsere Leute aus einem sehr wichtigen Grund. Well, actually more than one reason. Tatsächlich aus mehr als einem Grund. You know, one of the reasons is I want to show my own humanity. Ein Grund ist, ich will meine eigene Menschlichkeit zeigen. Because people sometimes think I'm some kind of superhero, Superman, whatever. Menschen denken manchmal, dass ich eine Art Superhero, ein Superman bin, was auch immer. But of course that's a lie. Natürlich ist das eine Lüge. A normal human being as anybody else. Ich bin ein so normales menschliches Wesen wie jeder andere auch. But the other purpose that I am recording this video for is this. Der andere Grund, warum ich dieses Video aufnehme, ist dieser. I want to show you that no matter what you go through. Ich will dir zeigen, dass was auch immer du durchmachst. And no matter how weak you are. Und egal wie schwach du bist. That God is always there to use you. Dass Gott immer da ist, dich zu gebrauchen. So, yesterday was a very interesting day. Gestern war ein sehr interessanter Tag. In fact, yesterday was one of the most difficult days I had in a very long time. Tatsächlich war gestern einer der schwierigsten Tage seit langem. So many things that went wrong. So viele Dinge, die schief gingen, gingen schief. I mean, so many that naturally speaking, I felt totally overwhelmed. So viele, ich meine, natürlich gesprochen war ich einfach überfordert. You know, literally things in the family, things in the home, things in the ministry, things in the company, everything. Dinge in der Familie, in den Häusern, im Dienst, Dinge in der Firma, alles. You know, and I try to resolve these things, and I became ridiculously frustrated. Ich versuchte diese Dinge zu lösen und wurde total frustriert. You know, it was like one of those days where everything is thrown at you and you feel completely overwhelmed. Es war einer der Tage, an denen alles auf dich geworfen wird und du überfordert bist. And that's how I felt yesterday. So fühlte ich mich gestern. I felt like the day does not have enough time to resolve all of these problems. Ich fühlte, dass der Tag nicht genug Zeit hat, alle diese Probleme zu lösen. And I don't want to go into details, but here was the crazy thing. Ich will nicht in die Details gehen, aber hier ist das Verrückte daran. That the things that I had to resolve yesterday and everything was stuck. Dass die Dinge, die ich gestern lösen musste und alles war festgefahren. That I knew that if we can't get all of this resolved, it could literally throw the next 4 weeks into a mess. Dass ich wusste, wenn wir dies nicht lösen würden, es uns für die nächsten 4 Wochen in ein Chaos stürzen könnte. You know, it's like, anyhow. Wie auch immer. So, I had to go out to pick up my car because it was in the shop. Ich musste rausgehen, mein Auto holen, weil es beim Garagist war. While I'm out, Debbie sends me a message. Während ich draußen war, schickte Debbie mir eine Nachricht. Because on top of everything going wrong, the dog was sick for 4 days. Zu allem Überfluss war der Hund auch noch seit 4 Tagen krank. He had so bad diarrhea, it's like he was peeing out of the butt. Er hatte so schlimmen Durchfall, dass alles aus ihm herauslief. And Debbie was sick. Und Debbie war krank. So, I'm taking care of Debbie. Ich kümmerte mich um Debbie. Taking care of my son Clayton. Kümmerte mich um meinen Sohn Clayton. Das Haus war voller Menschen. The ministry things had gone wrong that should never have gone wrong. Die Dinge im Dienst gingen schief, die nie hätten schief gehen sollen. My car is in the shop. Mein Auto ist beim Garagist. I'm running behind the time to try to resolve everything. Ich renne der Zeit nach, um alles zu lösen. Spending the day cleaning a dog diarrhea. Reinige den ganzen Tag lang den Durchfall vom Hund. Taking him out every few minutes, whatever, every half an hour. So bringe ihn raus, alle paar Minuten, alle halbe Stunde. So Debbie asked me to pick up a couple of things from the supermarket on the way home from the car shop. Debbie bat mich darum, auf dem Nachhauseweg ein paar Dinge aus dem Supermarkt mitzubringen. Listen, I naturally don't like to walk into any supermarket. Ich hatte keine Lust, in irgendeinen Supermarkt zu gehen. And when I feel overwhelmed and stressed, that's the last place I want to go to. Wenn ich mich überfordert und gestresst fühle, ist das der letzte Ort, wo ich hingehen will. But I've learned to love. Aber ich habe gelernt zu lieben. So I love her. I thought I'm gonna go to the supermarket. Also ich liebe sie und ich dachte, dass ich zum Supermarkt gehe. On the way home, there are 2 supermarkets. Auf dem Nachhauseweg gibt es 2 Supermärkte. Carrefour and Majesuka. Ein Carrefour und ein Majesuka. I used to go to Carrefour. I just don't like it anymore. Ich ging früher in den Carrefour, aber ich mag es einfach nicht mehr. Not the one that we have near us. Nicht derjenige, den wir hier in der Nähe haben. So I said I'm gonna go to Majesuka. So sagte ich, dass ich zu Majesuka gehe. I come near to Carrefour. Ich kam in die Nähe von Carrefour. And I have this little feeling. Und ich hatte dieses kleine Gefühl. Go to Carrefour. Gehe in den Carrefour. I argued. Ich argumentierte. I said, I hate Carrefour. I'm going to Majesuka. Ich sagte, ich hasse Carrefour. Ich gehe zu Majesuka. Dieses kleine Gefühl. Hör zu. In the middle of a super stressed day, you can have a little feeling. Mitten an einem super stressigen Tag kannst du dieses kleine Gefühl haben. I almost passed Carrefour. I pulled the brakes and I ran in there. Ich war schon fast am Carrefour vorbei. Ich bremste und ging hinein. I needed two things. Ich brauchte zwei Dinge. Picked up those two things. Ich nahm diese zwei Dinge. And I had another strange feeling. Und ich hatte ein weiteres komisches Gefühl. Don't go to the checkout and go home. Gehe nicht zur Kasse, gehe nicht nach Hause. Just walk around to Carrefour. Spaziere im Carrefour umher. I don't like supermarkets. Ich mag keine Supermärkte. I walked around for about 10 minutes. Ich spazierte während 10 Minuten umher. Literally, just walk around. Wortwörtlich ging ich einfach umher. Like a zombie. Wie ein Zombie. Finally, I felt go and pay. Schlussendlich fühlte ich, dass ich nun bezahlen sollte. I went and paid. Ich bezahlte. Everything was to the second exactly perfect. Alles war auf die Sekunde genau perfekt. I was already at the checkout. Ich war bereits bei der Kasse. And I felt, go to that other one. Und ich fühlte, dass ich zur anderen gehen sollte. So I went to another one. Ich ging zu einer anderen Kasse. So anyhow, finally, I get to my car. Schlussendlich komme ich zu meinem Auto. At the same time, I get to my car. Two other women walk up to the car. Und zur gleichen Zeit kommen zwei Frauen zum Auto. They are cousins. Sie sind Cousinen. One of them, she told me, she's 57 years old. Und eine von ihnen sagte mir, dass sie 57 Jahre alt ist. Sie lebt in Spanien. She just arrived from Spain. Ist soeben von Spanien angekommen. She looked at me, she said, is your name Reinhard? Sie schaute mich an und fragte, bist du Reinhard? Yes. Ich sagte, ja. Here's what she said. Folgendes sagte sie. She said, I happened to find you on the internet through somebody else. Ich fand dich im Internet durch eine andere Person. She said, God. Sie sagte, Gott. I want to meet Reinhard. Ich will Reinhard treffen. She said the day before. Das sagte sie einen Tag zuvor. She just arrived from Spain that day. Sie war gerade an diesem Tag aus Spanien angekommen. She said, there's no way I can bump into Reinhard. Sie sagte, auf keinen Fall werde ich auf Reinhard treffen. He lives in Goiânia and I'm going to São Paulo. Er ist in Goiânia und ich gehe nach São Paulo. Besides, São Paulo is a city with 20 million people. Außerdem ist São Paulo eine Stadt mit 20 Millionen Menschen. So here's what happened right there next to the car in the parking lot of car. Folgendes geschah direkt neben dem Auto auf dem Park. Platz vom Carrefour. She got healed. Sie wurde geheilt. And she got a powerful prophetic word from Jesus. Und sie bekam ein machtvolles prophetisches Wort von Jesus. God is going to send her to other nations. Dass Gott sie zu anderen Nationen senden wird. Going to provide all the finances to be the missionary that God called her to. Und Gott wird sie mit allen Finanzen versorgen, damit sie die Missionarin sein kann, zu der Gott sie berufen hat. Listen. Hör zu. I had a miserable day yesterday. Gestern hatte ich einen schrecklichen Tag. Everything went wrong. Alles ging falsch. I wanted to scream, shout, break everything and fire everybody. Ich wollte brüllen, schreien, alles zerbrechen und jeden feuern. That's what I felt like. So fühlte ich mich. But you know what? Weißt du was? It doesn't matter what you feel like. Es spielt keine Rolle, wie du dich fühlst. It doesn't matter what your circumstances are. Es spielt keine Rolle, wie deine Umstände sind. Keep connected to your belly, which is your spirit. Sei mit deinem Bauch verbunden, was dein Geist ist. Walk through day saying this. Gehe durch den Tag und sage, Jesus, no matter what's going to happen, please, will you use me somehow? Jesus, egal was auch immer passieren wird, bitte gebrauche mich irgendwie. What are the chances that a woman from Spain says, God, I would love to meet him, and then everything gets arranged in such a way that she actually meets me? Wie hoch sind die Chancen, dass eine Frau aus Spanien sagt, Gott, ich will Reinhard treffen, und alles sich so fügt, dass sie mich trifft? You can be used like that and much greater every day. Du kannst so weitaus mehr benutzt werden jeden Tag. Don't waste your life. Verschwende nicht dein Leben. Don't waste your trial. Verschwende nicht deine Prüfungen. Don't waste your difficult moments. Verschwende nicht deine schwierigen Momente. They are all part of life. Sie gehören alle zum Leben. Let's make the most and count for Jesus. Lass uns das Beste für Jesus herausholen. I hope you enjoyed. Ich hoffe, dass dir diese kleine Lektion gefallen hat. Thank you, Daniel. Danke, Daniel.